بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، wir waren das letzte Mal fertig mit dem Streichen über den Kopf und kommen nun zur nächsten Säule im Wudu, und zwar, wir machen Fiqh, genau, und zwar mit dem Waschen der Füße. Da heißt es auf Seite 128, man muss die Füße jeweils bis zu den Fußknöcheln, auf Arabisch Ka'b, waschen, wie Allah es angeordnet hat. Auch hier ist mit dem Waschen des Fußes der Fuß inklusive der Fußknöchel gemeint, genauso wie beim Waschen der Arme inklusive der Ellenbogen. Und im Hadith heißt es: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَ حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ. Dann wusch er seinen rechten Fuß, bis er zum Unterschenkel gelangte. Hiernach wusch er auch seinen linken Fuß, bis er zum Unterschenkel gelangte. Hierbei muss man darauf achten, dass man auch zwischen den Zehen wäscht. Es gibt viele, wenn sie ihre Beine, ihre Füße waschen, dass sie immer außerhalb mit dem Wasser kommen, bis zum Fußgelenk. Aber das reicht nicht aus, sondern zwischen den Zehen muss man auch waschen. Und deswegen muss man mit dem Finger hier zwischendurch gehen, damit das Wasser auch wirklich an alle Stellen des Fußes gelangt. Und darauf muss man achten, wenn man die Füße wäscht. Genauso, die Sunna ist dann dreimal, genau. Aber auch einmal würde ausreichen, wenn das Wasser überall ankommen würde, bei einem Male, dann würde es ausreichen. Aber kommt das Wasser nicht überall an, bei einem Mal waschen, muss man natürlich das zweite und das dritte Mal. Und so ist es im Wudu, dass man innerhalb der drei Male diesen Körperteil waschen muss, also komplett gewaschen haben muss, mit Ausnahme des Streichens über dem Kopf, da macht man es nur einmal. Das ist der eine Punkt. Also zwischen den Zehen, den Fußzehen meine ich jetzt, nicht von der Hand, sondern den Fußzehen, muss gewaschen werden, und genauso muss am hinteren Teil des Fußes gewaschen werden, denn viele, wenn wir uns das Bein oder den Fuß vorstellen, so waschen sie hier diesen Bereich und vernachlässigen den hinteren Bereich. Und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Wailun lil a'qabi minan nar." Also für die Ferse bzw. diese untere Sohle bzw. den hinteren Bereich. Also wehe diesen Bereichen vor der Hölle, weil die Menschen eben, wenn sie waschen, sagen wir mal, hier ist ein Wasserhahn und da kommt dieses Wasser runter, was machen die Personen? Die waschen hier und vernachlässigen diesen hinteren Bereich. Ja, darauf muss man auch achten. Dann heißt es hier, wenn man allerdings unter bestimmten Bedingungen Socken trägt, braucht man seine Füße nicht zu waschen, sondern Masch genügt hier. Also das Streichen über die Socken, das wird inshallah in einem separaten Kapitel, Masch al-Khuffain, behandelt werden, bi'idhnillahi ta'ala. Wer aus bestimmten Gründen ein Körperteil nicht waschen kann, weil beispielsweise seine Hände gelähmt sind, muss jemanden darum bitten und gegebenenfalls jemanden sogar dafür bezahlen, wenn es niemand freiwillig macht und man es sich unproblematisch leisten kann. Denn eine Regel lautet, alles, was man machen muss, um eine Wajib-Handlung zu verrichten, ist ebenfalls Wajib. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Das bedeutet, diese Regel, ich kann erst beten, wenn ich Wudu mache. Also ist Wudu Pflicht. Ich kann erst Wudu machen, wenn ich Wudu gelernt habe. Also ist das Lernen Pflicht. Ich kann erst zum Beispiel einem Menschen helfen, wenn ich vorher alles angestellt habe, damit man ihm helfen kann. Also ist die Vorbereitung eine Pflicht. Das heißt, wenn ich zu einer Pflicht nur durch eine Voraussetzung gelange, dann wird diese Voraussetzung auch zur Pflicht. Und genauso ist das, wenn ich Wudu machen kann, nur dadurch, dass ich jemanden bezahle, weil ich krank bin, querschnittsgelähmt oder irgendetwas anderes, möge Allah uns heilen, wenn man so in einer Lage ist, dann muss ich dafür sorgen, dass jemand für mich Wudu macht, wenn ich in der Lage bin natürlich. Wenn ich kein Geld habe und ich habe keine Personen, die es können, stellen wir uns vor, man lebt in einem Altersheim und da gibt's keine Muslime und ihn besucht auch kein Muslim, was natürlich fatal ist. Und daher müssen wir Muslime uns um diese Menschen auch sorgen, wir müssen uns kümmern um diese Personen. Auf jeden Fall stellen wir uns vor, man ist irgendwo und man hat keinen, da kann man nichts mehr anderes tun. Aber wenn ich weiß, wenn ich dieser Person Geld geben würde, er würde jeden Tag kommen, zumindest, dass ich Wudu mache, dann wird das bei mir eine Pflicht. Warum? Weil ich ansonsten die eigentliche Pflicht, und das ist die rituelle Waschung, nicht ausüben kann. Und deswegen wird diese Voraussetzung ebenfalls zur Pflicht. Das war also bezüglich des Waschens der Füße. Und wie gesagt, da muss man einfach nur darauf achten, dass man auch den gesamten Fuß hier wäscht und nicht nur einen Teil des Fußes. Dann die nächste Säule ist die Reihenfolge. Die Reihenfolge, das bedeutet, man darf nicht beginnen, wo man will, und man darf nicht waschen, was man will, hintereinander, sondern man muss einer bestimmten Reihenfolge nachgehen. Eben die Reihenfolge, die im Koran erwähnt wurde. In dieser Aya, ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum, so wascht eure Gesichter, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, also in eure Hände bis zu den Ellenbogen, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, also streicht über eure Köpfe und wascht eure Füße bis zu den Knöcheln. Diese Reihenfolge muss eingehalten werden. Der Beleg dafür, dass die Reihenfolge eingehalten werden muss, ist etwas Besonderes. Und hier lernen wir noch einmal, wie die Ulama sich diese Ayat sehr, sehr deutlich anschauen, wie sie sich diese Ayat immer vor Augen halten und versuchen, Lehren daraus zu ziehen. Wie kommt man durch diese Ayah darauf, dass die Einhaltung der Reihenfolge eine Voraussetzung ist? Was denkt ihr? Die Übersetzung der Ayah findet ihr auf Seite 117. Oder ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Wie kann ich jetzt herausfinden, dass die Einhaltung der Reihenfolge eine Pflicht ist? Gut, man könnte sagen, ja gut, da ist eine Reihenfolge, aber das würde so nicht genügen. Da gibt es noch einen anderen Beleg, der tatsächlich zeigt, die Reihenfolge hier ist eine Voraussetzung. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier, O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann was? Dann wascht. Also wir sollen was machen? Waschen. Das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen. Und was kommt jetzt? Und streicht über den Kopf. Und was kommt danach? Und wascht. Das heißt, was machen wir im Wudu? Waschen, waschen, streichen, waschen. Wir waschen das Gesicht. Dazu gehört Mund und Nase. Wir waschen die Arme bis zu den Ellbogen. Wir streichen über den Kopf und die Ohren und wir waschen die Füße. Wäre die Reihenfolge nicht bindend, hätte Allah die Körperteile zuerst zusammen erwähnt, die gewaschen werden, und zum Schluss den Körperteil erwähnt, der gestrichen wird oder über den gestrichen wird. Aber so wurde es nicht getan in dieser Ayah. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Körperteile erwähnt, die gewaschen werden, Gesicht und Arme. Dann hat er einen Körperteil dazwischen eingeschoben, der gestrichen wird, und beendet hat er mit einem Körperteil, der wiederum gewaschen wird. Und die Regel lautet, dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts Unsinniges tut. Und er sagt nichts ohne Sinn. Wenn er also zwischen zwei Körperteilen, die gewaschen werden, einen Körperteil einfügt, der gestrichen wird, deutet das darauf hin, dass diese Reihenfolge einzuhalten ist. Und hier sehen wir, wie die Gelehrten die Ahkam, also die Urteile und Gebote herausfinden aus Koran und Sunna. Das heißt, durch ein und dieselbe Ayah lernen wir mehrere Sachen, aber dafür braucht man natürlich Wissen, insbesondere in der arabischen Sprache, auch hier in der Rhetorik. Hier geht es, der Beleg hier ist ein rhetorisches Mittel, dass eben die Aufzählung, die Art und Weise, wie hier aufgezählt wird, was natürlich ein rhetorisches Mittel ist, das deutet darauf hin, dass dieses Streichen nicht einfach so eingefügt wurde zwischen zwei Körperteilen, die gewaschen werden, sondern das deutet darauf hin, dass die Reihenfolge hier eingehalten werden muss. Gut. Auch wenn sie nicht direkt aus dem Vers offensichtlich wird, so ist die Reihenfolge, auf Arabisch Tertib, doch durch die koranische Ayah quasi vorgegeben. Und auch dadurch, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Reihenfolge stets eingehalten hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt noch einmal die Ayah: O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Wenn man sich den Vers verinnerlicht, weist die Grammatik auf die Reihenfolge hin. Wenn die Reihenfolge nicht genau so beabsichtigt wäre, würde der Vers wie folgt heißen: O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht, die Hände bis zu den Ellbogen, die Füße bis zu den Knöcheln und streicht über den Kopf. Wie gesagt, denn man würde zuerst aus rhetorischer Sicht alles zusammenfügen, was den gleichen Nenner hat, und das ist eben das Waschen, um danach zu einer anderen Art und Weise zu kommen, und zwar das Streichen. Dann wären also im Vers zuerst alle Körperteile aufgezählt worden, die gewaschen werden müssen, und dann diejenigen, die benetzt werden, also über die gestrichen wird, und nicht der Kopf vor dem Fuß. Dies sollte man sich einmal verinnerlichen. Also diese Art und Weise der Herleitung in der Islamwissenschaft. Man muss also die Reihenfolge einhalten, jedoch nur die im Koran vorgegebene. Und diese bezieht sich auf die Arkan, also auf die Teile, die Säulen sind im Wudu, nicht auf die sogenannten Sunnen oder also nicht Säulen. Die Reihenfolgen sind nämlich unterschiedlicher Art. Zwischen Fard und Fard, also du kommst von einer Säule zur anderen Säule, von Gesicht zu Arme, von Arme zu Kopf, von Kopf zu Beine. Hier muss die Reihenfolge beachtet werden, so wie die Ayah es erwähnt hat. Zweitens, zwischen Fard und Sunnah, zwischen Fard und Sunnah innerhalb eines Körperteils. Denn ein Körperteil besteht ja nicht nur aus Fard-Akten, die wir machen im Wudu, zum Beispiel das Waschen des Gesichtes. Da ist Fard, haben wir gesagt, das einmalige Waschen. Das mehrmalige Waschen, Also das zweite Mal und das dritte Mal ist was? Ist Sunna. Vorausgesetzt, wann ist es eine Sunna? Es ist dann eine Sunna, wenn das komplette Gesicht schon gewaschen wurde. Hat es beim ersten Mal nicht ausgereicht, muss natürlich das zweite Mal gewaschen werden. Dann ist keine Sunna, sondern dann ist eine Pflicht für mich. Warum? Weil mein Gesicht noch nicht ganz gewaschen wurde. Aber gehen wir davon aus, einmal hätte ausgereicht, um das Gesicht zu waschen, dann wäre das zweite oder das dritte Mal freiwillig, zusätzlich, eine Sunna eben. Was sagt der Verfasser hier? Zwischen Fard und Sunna innerhalb eines Körperteils, dies ist ebenfalls eine Sunna. Beispiel, wenn man zuerst das Gesicht wäscht, dann Mund und Nase ausspült, ist der Wudu gültig. Der diesbezüglich überlieferte Hadith ist also kein Argument gegen eine verbindliche Reihenfolge bezüglich der Arkan. Rukn ist Singular, Arkan ist Plural. Das bedeutet, die Gelehrten haben gesagt, was ist Rukn? Die Säule. Die Säule ist, das Gesicht zu waschen. Wäscht man nun das Gesicht, dann Mund und Nase, oder Mund und Nase, dann das Gesicht, das ist nicht fatal. Wobei die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, Mund, Nase, dann das Gesicht. Aber hier wäre es nicht fatal. Das bedeutet, es wäre nicht so wie jemand, der zuerst die Arme wäscht und dann das Gesicht. Das würde zur Ungültigkeit des Wudu führen, würde er es absichtlich machen. Würde er es nicht absichtlich machen, muss er natürlich sein Wudu korrigieren und weiterverfahren. Drittens, zwischen Sunna und Sunna innerhalb eines Körperteils, dies ist eine Sunna, beispielsweise ist es Sunna, zuerst den Mund, dann die Nase auszuspülen. Aber wie gesagt, das Waschen von Mund und Nase ist auch eine Pflicht, ja, wie die Gelehrten gesagt haben, auch wenn da unterschiedliche Ansichten bei den Ulama in den Rechtsschulen vorhanden sind. Aber das Richtige ist, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, dass Mund und Nase zum Gesicht gehören und deswegen ist das Waschen von Mund und Nase eine Pflicht. Das ist bezüglich der Reihenfolge. Die Reihenfolge ist also einzuhalten. Man kann nicht einfach mit den Füßen anfangen, dann wasche ich mir den Mund, dann wasche ich meine Arme und so weiter, sondern ich muss die Reihenfolge einhalten. Im Gegensatz zum Russel, wie wir sehen werden. Beim Russel ist die Reihenfolge keine Voraussetzung, sondern die einzige Voraussetzung ist, das Waschen des gesamten Körpers mit Wasser, sodass das Wasser an alle Körperteile ankommt und angelangt. Aber die Reihenfolge ist da offen. Es gibt natürlich eine Sunna, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Die ist aber nicht verbindlich, sondern sie ist nur erwünscht, also mustahab. Die nächste Säule nennt man Al-Mu'alah. Al-Mu'alatu, ja, Tamarbuta, und deswegen, wenn wir da stoppen, sagen wir Al-Mu'alah. Al-Mu'alah bedeutet, die bereits erwähnten Arkan, also Säulen, direkt hintereinander durchzuführen, ohne einen zu großen zeitlichen Abstand zu lassen. Also, dass man die Körperteile wäscht, ohne Unterbrechung. Also ununterbrochen weiter sich reinigt. Und hier gibt es einen Maßstab. Woher weiß ich, dass diese Unterbrechung zu lang oder zu kurz ist? Da sagen die Gelehrten, dass das Trocknen des Körpers ein Zeichen dafür ist, dass es zu lang war. Das heißt, solange das vorherige Körperteil noch nicht getrocknet ist, so lange kann ich den nächsten noch waschen und ich bin immer noch und ich halte immer noch diese Voraussetzung ein, dass Al-Wudu ununterbrochen ist. Das heißt, wenn das ein kleiner Moment ist, dann ist das kein Problem. Ist das aber ein größerer Moment, sagen wir mal eine Viertelstunde oder mehr oder weniger, so dass der vorherige Körperteil, also ich habe meine rechte Hand gewaschen und jetzt muss ich was machen? meine linke Hand waschen. Meinen linken Arm, meine ich, waschen. So, aber nachdem ich meinen rechten Arm gewaschen habe, habe ich ein Telefonat begonnen. Und ich habe geredet und geredet und geredet und geredet, bis dieser Arm getrocknet ist. Ja? Dann bedeutet das, ich muss den Wudu von vorne beginnen. Ich kann nicht einfach weitermachen. Diese Zeitspanne war zu lang. Aber gehen wir mal davon aus, ich habe meinen rechten Arm gewaschen, mein Handy klingelt, Salam alaikum, kannst du mich kurz nachher anrufen? Ja, Salam alaikum. Und jetzt geht's weiter. Das waren ein paar Sekunden, in dieser geringen Zeit wird mein Arm nicht trocknen. Und hier sagen die Ulama, und zwar in einer durchschnittlichen Zeit. Das heißt natürlich, in der Kälte trocknet ein Körperteil viel später als in der Hitze. Ja? Und da muss man eben den Durchschnitt nehmen. Also, Mu'ala bedeutet, die bereits erwähnten Arkan direkt hintereinander durchzuführen, ohne einen zu großen zeitlichen Abstand zu lassen. Wenn man beispielsweise seine Hände gewaschen hat und danach etwas tut, was so viel bedeutet wie, sich vom Wudu abgewendet zu haben, wie etwa eine Mahlzeit einnehmen, dann hat man Mu'ala missachtet, also die ununterbrochene Verrichtung des Wudu hat man damit missachtet. Der Wudu ist eine zusammenhängende Ibadah, die man nicht aufteilen darf. Auch hier ist der Beweis, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diese Mu'alah, diese Kontinuierlichkeit stets eingehalten hat und uns ist nicht bekannt, dass er zwischen dem Waschen des einen oder anderen Körperteils einen zeitlich zu großen Abstand gelassen hat. Und als er alaihi salatu wasallam eines Tages einen Mann sah, der einen Teil seines Fußes nicht gewaschen hatte, der so groß wie ein Fingernagel war, betrachtete er den Wudu als ungültig. Und zwar, einige Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichteten, dass der Prophet alaihi salatu wasallam einen Mann hat beten sehen, bei dem ein Teil der Oberseite seines Fußes, der so groß wie ein Groschen ist, kein Wasser abbekommen hatte. Daraufhin hat ihm der Prophet alaihi salatu wasallam angeordnet, den Wudu und das Gebet zu wiederholen. Die Tatsache, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, das Gebet und den Wudu zu wiederholen, ist ein Beweis für die Mu'ala. Warum? Weil er hätte ihm sonst sagen können, was? Warum ist das ein Beweis für Mu'ala? Er hat einen gesehen, da war eine Stelle, die trocken war. Sie war nicht nass an seinem Fuß. So, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wiederhole dein Wudu und dein Gebet. Dein Gebet war ungültig. Wie können wir jetzt daraus entnehmen, dass die kontinuierliche Verrichtung des Wudu eine Pflicht ist? Ja, aber warum? Weil was? Ja gut, aber woher erkenne ich jetzt aus diesem Hadith, dass das Problem darin liegt, dass es nicht kontinuierlich war? Das ist klar, wenn Wudu nicht richtig ist, ist das Gebet. Aber die Frage lautet jetzt, ich möchte herausfinden, und zwar ein Urteil. Und zwar möchte ich wissen, wie kann es sein, oder woher weiß ich, dass unmittelbar hintereinander folgend der Wudu gemacht werden muss, aus diesem Hadith. Wie hätte denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch reagieren können, außer dass er sagt, wiederhole dein Wudu? Was gäbe es noch für eine Möglichkeit, die er hätte sagen können? Wasch deinen Fuß. Oder nicht? Er hätte ihm sagen können, aha, da ist eine Stelle trocken an deinem Fuß. Wasch deinen Fuß, also setze dein Wudu fort, mach weiter und dann wiederhole das Gebet. Aber hat er ihm das gesagt? Nein, er hat gesagt, wiederhole den Wudu. Also von vorne, von ganz Anfang, vom Beginn. Und das zeigt, dass zu viel Zeit vergangen ist, seitdem er mit dem Wudu fertig war, mit diesem unvollkommenen Wudu, so dass er nicht einfach dahin gehen kann und einfach seinen Fuß waschen kann, also das noch einmal verbessern kann. Nein, sondern er muss von Anfang an den Wudu wiederholen. Das ist der Beleg. Also deswegen haben die Ulama daraus hergeleitet, wenn eine zu lange Zeitspanne zwischen einem Körperteil und dem anderen ist, dann muss der Wudu wiederholt werden von vorne. Und hier haben wir ein Problem, liebe Geschwister. Und zwar viele machen Folgendes. Wenn sie ihre Füße waschen, sie waschen zum Beispiel ihren rechten Fuß, trocknen ihn ab und waschen dann den linken Fuß. Und das ist gemäß dieser Voraussetzung unzulässig. Du musst beide Füße waschen, erst dann kannst du abtrocknen. Und nicht den rechten Fuß waschen, Handtuch her oder Papier her, Fuß abtrocknen, so und jetzt in den Schuh rein und in die Socken und in den Schuh rein, so und jetzt ziehe ich den anderen Schuh aus und die Socken aus und wasche meinen linken Fuß. Das geht nicht. Darauf muss man achten, barakallahu fikum. Sondern man muss dafür sorgen, ob man ein Handtuch unten legt oder irgendetwas anderes oder man muss das so vorbereiten, dass ich meinen rechten Fuß waschen kann, ihn nass lassen kann, bis ich den linken Fuß wasche und dann kann ich alles abtrocknen. Ja? Insbesondere wenn es kalt wird, wollen viele gleich den Fuß trocknen, damit man sich nicht erkältet. Da sagt man, musst du alles vorbereiten, so dass eben du nicht mit dem nassen Fuß auf dem kalten Boden kommst, sondern wenn du ein Handtuch hast oder so extra für die Füße, das wäre dann besser, so dass du erst im Nachhinein deine beiden Füße abtrocknest. Gut. Dann sagt hier der Verfasser weiter, die Gelehrten sagen, vorher, wie groß ist der Zeitraum, Entschuldigung, wir waren bei der die Tatsache, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, den Wudu neu zu machen, ist ein Beweis für die Mu'ala. Er hat seinen Fuß nicht richtig gewaschen, welcher der letzte Körperteil ist, den man zu waschen hat. Wäre Mu'ala, also die Kontinuierlichkeit, keine Pflicht, hätte er einfach seinen Fuß nachwaschen können. Ja? Wie groß ist der Zeitraum, der maximal zwischen zwei Rücken des Wudu verstreichen darf? Die Gelehrten sagen, der erste von zwei Körperteilen darf nicht getrocknet sein. Also der vorherige darf nicht getrocknet sein. Ich wasche mein Gesicht und danach kommt was? Mein Arm, mein rechter Arm. So, das heißt, ich muss meinen rechten Arm waschen, noch bevor mein Gesicht trocknet. Ich habe mein Gesicht gewaschen und dann rede ich mit jemandem, und hast du nicht gesehen, hast du nicht gehört und so weiter und so fort, bis mein Gesicht trocknet und dann sage ich, alles klar, Assalamu alaikum, achi. So, und jetzt geht's weiter mit dem rechten Arm. Das geht nicht, wenn das zu lange war. Wenn das nur kurz war, ich habe mein Gesicht gewaschen, was hast du gesagt? Nee, nachher reden wir. Und dann geht's weiter. In dieser kurzen Zeit trocknet mein Gesicht nicht. Ja? Also das ist die Zeitspanne. Der erste von zwei Körperteilen darf nicht getrocknet sein, bevor man den zweiten beginnt zu waschen. Dies ist aber nur ein ungefährer Maßstab, denn im Sommer trocknet man schneller als im Winter. Wenn man aber eine Handlung vollziehen muss, bei dem Wudu dient, so ist dies kein Problem. Ja, zum Beispiel, während des Wudu geht das Wasser aus, und man läuft zum nächsten Wasserspender, um den Wudu zu vollenden. Der Weg, den man zurücklegt, ist zugunsten des Wudu. Ohne ginge es nicht. Also das ist wieder was anderes. Stellen wir uns vor, du machst Wudu und auf einmal gibt's kein Wasser mehr. Ja, Wasserhahn ist irgendwie kaputt, Allahu a'lam, oder die Arbeiter haben irgendetwas gemacht. Und du gehst zum nächsten Haus oder zum nächsten Nachbar, könnte ich Wudu weitermachen, dann kannst du es weitermachen, denn du hast hier den Wudu unterbrochen, nicht weil du es so wolltest freiwillig, sondern weil du kein Wasser gefunden hast und du möchtest gerne weitermachen. Der Weg, den man zurücklegt, ist zugunsten des Wudu, ohne ginge es nicht. Dies gilt nicht als Unterbrechung des Wudu, mit dem der Mu'ala, also die Kontinuierlichkeit, ins Wanken kommt. Das sind also die Säulen des Wudu. Wiederholen wir sie noch einmal. Das erste war die Absicht, wobei die Absicht ja bei den Voraussetzungen war. Also das waren die Voraussetzungen. Also das Gesicht waschen, die Arme waschen, das Streichen über den Kopf, und dazu gehören die Ohren, das Waschen der Füße, die Einhaltung der Reihenfolge und die Kontinuierlichkeit. Das sind die sechs Säulen des Wudu. Sechs Säulen des Wudu. Und jetzt kommt hier ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Thema, und zwar, warum werden genau diese vier Teile überstrichen? Das ist gut, Alhamdulillah, dass es hier in diesem Buch erwähnt wird. Normalerweise in klassischen Fiqh-Büchern geht man nur die Gebote durch, ohne jetzt so sehr die Gebote und den Sinn oder die Auswirkung der Gebote auf das Herz zu hinterfragen oder zu erörtern. Aber das ist wichtig, dass wir das hier machen. Wenn wir uns anschauen, was für Körperteile wir hier waschen, was für einen gemeinsamen Nenner haben diese Körperteile, die gewaschen werden? Was ist bei denen gemeinsam? Ja? Wir benutzen diese Körperteile. Für was benutzen wir sie? Zum Beispiel Kopf zum Denken, gut. Genau. Die Beine zum Gehen, genau. Mund zum Sprechen. Barakallahu fik. Genau das ist es. Das heißt, das sind die Körperteile, die wir nutzen, wenn wir sündigen. Die nutzen wir im Leben, aber eben auch, wenn wir sündigen. Und der Betende will ja ins Gebet reingehen mit weniger Sünden. So wenig Sünden wie überhaupt nur möglich. Und deswegen muss der Muslim sich freuen, dass Allah Azza wa Jal ihm diese Chance gegeben hat, Wudu zu machen. Es gibt viele, die für die ist Al-Wudu eine Last. Jetzt muss ich schon wieder Wudu machen. Ja, der will das nicht, insbesondere wenn es etwas kälter wird oder etwas zu heiß ist. Aber der wachsame Muslim, der das versteht, der weiß, ich möchte mich reinigen, weil so mit diesen Unreinheiten, eben den Sünden, will ich Allah nicht begegnen. Stell dir vor, du warst auf dem Bau oder unter Tage, du hast irgendwo gearbeitet, du hast geschwitzt, du bist dreckig geworden und du sollst jetzt zu dem Chef, ja, es geht um eine Erhöhung deines Lohnes. Ja, du hast einen Termin gemacht, du willst, dass du ein bisschen mehr Geld bekommst. Gehen wir einfach so schnurstracks von der Arbeit, von der Baustelle oder wo auch immer man arbeitet, sofort zu diesem Vorgesetzten? Sicherlich werden wir uns erstmal waschen, werden wir vielleicht die Kleidung ändern und so weiter, um uns vorzubereiten für diesen Termin, den ich gerade habe mit diesem Vorgesetzten. Und wenn ich nun einen Termin habe mit Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir auch sehen werden, inshallah, wenn wir über das Gebet reden werden, und Allah azza wa jalla mit mir reden wird, wie Allah subhanahu wa ta'ala im heiligen Hadith, Hadith al-Qudusi gesagt hat, ich habe das Gebet, und er meint damit Suratul Fatiha, zwischen mir und meinem Diener in zwei Teile geteilt, wenn er sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sagt Allah, mein Diener hat mich gelobt, hat mir gedankt und so weiter, Das heißt, wenn ich weiß, wenn ich ins Gebet eintreten werde, habe ich eine Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala, dann will ich natürlich auch vor Allah in reinster Form stehen. Und darum will ich auch meine Sünden waschen. Und es ist ein Unterschied, ob man Wudu macht und man weiß gar nicht, was man hier gerade tut und wieso man es tut, oder ob man Wudu macht und man vergegenwärtigt sich diese Sünden, die man alle begangen hat. Wenn man das Gesicht wäscht, dann erinnert man sich an die Sünden mit den Augen. Wenn man den Mund wäscht, dann erinnert man sich an die Sünden, die man mit dem Mund begangen hat. Wenn man sich die Ohren wäscht oder über die Ohren streicht, erinnert man sich an die Sünden, die man mit den Ohren begangen hat. Wenn man die Hände und die Arme wäscht und so weiter und so fort. Wer so einen Wudu macht, der bereitet sein Herz darauf, Allah zu begegnen. Der weiß, ich möchte mich befreien und ich möchte mich fernhalten von den Sünden. Das ist der Sinn. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte einen Hadith, und zwar einen heiligen Hadith, dass Allah azza wa jal sagt, der Diener nähert sich mir mit nichts Besserem oder mit nichts anderem, was mir lieber ist, als die Pflichten. Also das Beste, womit sich ein Diener seinem Herrn, Allah azza wa jal, nähern kann, sind die Pflichten, wie die fünfmaligen Gebete, wie das Zakat, das Fasten von Ramadan, die Pilgerfahrt, das sind Pflichten. Das liebt Allah am meisten. Und dann sagt Allah subhanahu, und der Diener nähert sich mir weiterhin, bis ich ihn durch die freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Das heißt, man betet nicht nur die fünf Gebete, sondern man nähert sich Allah noch mehr durch freiwillige Taten, durch die Gebete vor Dhuhr zum Beispiel, nach Dhuhr oder Qiyamul Layl oder Witr und so weiter. Oder das Fasten Montag und Donnerstags oder das Spenden Sadaqa und andere freiwillige Sachen. Bis ich ihn liebe, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ich ihn liebe, dann hört er durch mich, dann sieht er durch mich, dann fasst er an durch mich und dann geht er durch mich. Das bedeutet, durch die Rechtleitung Allahs subhanahu wa ta'ala werden wir dann sehen und hören und anfassen und gehen. Und genau das wollen wir. Viele von uns haben Träume oder haben Wünsche oder haben Pläne und sie wissen nicht, ist diese Entscheidung gut oder die andere? Ob das nun das Kaufen eines Autos ist, eines Hauses ist, ein Job ist, heiraten ist, was für eine Uni gehe ich, welche Ausbildung mache ich. Viele verschiedene Themen, die man hat und man weiß nicht, was ist die beste Entscheidung. Die beste Entscheidung ist die Entscheidung, die du durch deine Sinne begehst, durch deinen Sehsinn, Hörsinn, durch deinen Mund, durch deine Hände, durch deine Füße, mit der Rechtleitung Allahs, tabaraka wa ta'ala. Wenn du siehst, mit der Rechtleitung Allahs. Wenn du hörst, mit der Rechtleitung Allahs. Wirst du dann klar hören oder nicht? Das ist genauso wie jemand, der eine Brille braucht und er hat keine Brille. Wenn der Auto fahren möchte, dann wird's lustig. Ja? Dann wird's sehr, sehr schwer. Und wenn dann noch Nebel ist, ja, dann sieht er gar nichts mehr. Das heißt, er braucht die Brille und dann sieht er klar. Dann weiß er, aha, das ist keine Ausfahrt, das ist gerade ein Baum. Ja? Und wenn ich da reinfahre, dann bin ich nicht auf dem Parkplatz, sondern auf dem Friedhof. Ja? Das bedeutet, durch diese Brille sieht er klar diesen Weg. Und diese Rechtleitung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn ich Wudu mache, dann werden meine Augen klar. Wenn ich Wudu mache, dann werden meine Ohren klar, dann höre ich besser. Das hat jetzt nichts mit diesem Physikalischen zu tun, das hat was mit Iman zu tun. Denn Allah subhanahu wa ta'ala leitet recht, wenn er will, und er leitet irre, wenn er will. Durch seine Barmherzigkeit leitet er recht, wenn er will, und durch seine Gerechtigkeit leitet er irre, wenn er will. Und wenn ich Wudu mache, zum Beispiel, du möchtest eine Arbeit suchen oder einen Ausbildungsplatz oder eine Universität, dann mach Wudu. Mit dieser Absicht, Das heißt, ich möchte, dass endlich diese ganzen Sünden von meinen Augen weggehen, dass ich klar sehen kann, was, wie ich mich entscheiden soll. Ich mache Wudu, damit endlich diese Sünden weggehen von meinen Ohren und meinen Händen, damit ich auch klar hören kann und klar handeln kann, damit Allah subhanahu wa ta'ala mich dorthin leitet, wo es für mich am besten ist. Und das ist das Allerwichtigste bei jeder Entscheidung. Wir wollen immer gucken, ja, was muss ich denn beachten? Das Erste, was du beachten musst bei Entscheidungen ist, dass du in der Lage bist zu entscheiden, und das bist du nur, wenn du von Allah recht geleitet wirst. Wie werde ich von Allah recht geleitet? Durch Wudu, durch das Verrichten der Pflichttaten, wie in diesem anderen heiligen Hadith, oder diesem selben heiligen Hadith, und durch das Verrichten der freiwilligen Taten zusätzlich. Wenn ich meine Pflichttaten richtig mache, ich bete meine 5 Gebete, ich halte mich an Ramadan und faste Ramadan richtig. Und richtig Ramadan fasten bedeutet nicht nur, dass ich nicht esse und nicht trinke und mich fernhalte von der Ehefrau, sondern das bedeutet, dass man auch nicht lügt und nicht lästert und so weiter und so fort. Dass auch die Zunge fastet, dass auch der Mund fastet, nicht nur der Magen. Und so weiter und so fort. Zusätzlich dazu, dass man die freiwilligen Taten macht. Wenn man diese Sachen einhält, wird man mit der Rechtleitung Allahs entscheiden. Inklusive gibt es natürlich, oder zusätzlich gibt es natürlich auch die Istikhara, dass man Allah subhanahu wa ta'ala dann auch fragt, ja Allah, ist denn diese Entscheidung die bessere für mich oder nicht? Wenn ich das alles mache, ich sehe richtig, weil ich keine Sünden vor meinen Augen habe. Ich höre richtig, weil ich keine Sünden in meinen Ohren habe. Und so weiter und so fort. Und ich verrichte meine Pflichtgebete. Und ich mache Wudu richtig. Und ich mache viele freiwillige Sachen. Und ich frage Allah Jalla wa Ala. Und ich frage die anderen Menschen, die Kenntnis haben. Wenn ich das alles einhalte und beachte, dann werde ich bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala eine richtige Entscheidung treffen. Egal worum es geht im Leben. Dass dem so ist, dass tatsächlich die Sünden weggehen, wenn man Wudu macht, belegt der nächste Hadith. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn der Muslim oder der Gläubige den Wudu durchführt und dabei sein Gesicht wäscht, tritt mit dem Wasser oder dem letzten Tropfen aus seinem Gesicht jede Sünde hinaus, auf die er mit seinen beiden Augen geschaut hat. Wenn er dann seine beiden Hände wäscht, tritt mit dem Wasser oder dem letzten Tropfen Wasser jede Sünde hinaus, die er mit seinen beiden Händen begangen hat. Und wenn er dann seine beiden Füße wäscht, tritt mit dem Wasser oder dem letzten Tropfen Wasser jede Sünde hinaus, zu der er mit seinen beiden Füßen gelaufen ist, so dass er seinen Wudu beendet, wenn er vollkommen von seinen Sünden gereinigt ist. Wer diesen Hadith einmal im Leben hört, wird sofort seinen Wudu ändern. Wird sofort eine andere Sicht auf seinen Wudu haben. Er wird darauf warten, wann darf ich denn wieder Wudu machen? Und er wird auch Wudu machen, auch wenn es überhaupt keinen Grund gibt. Also auch wenn sein Zustand immer noch rein ist. Und er hatte keinen Grund, dass sein Zustand der Reinheit aufgelöst wird. Und dass er im Hadath, also im Zustand der Unreinheit ist. Selbst wenn er also rein ist, wiederholt er den Wudu. So wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam getan hat. Dass er den Wudu ausgeführt hat. Bei jedem Gebet, auch wenn es überhaupt keinen Grund gab, auch wenn er nicht auf der Toilette war oder irgendetwas anderes eingetreten ist, was zur Unterbrechung oder Ungültigkeit des Wudu führt. Er hat es wiederholt. Warum? Weil er möchte, dass die Sünden vergeben werden, auch wenn er sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam keine Sünden hat. Alaihi salatu wa sallam. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und so sehen wir, barakallahu fikum, dass diese Ibadat einen wichtigen Bestandteil in unserem Leben sind, dass sie einen hohen Einfluss, einen großen Einfluss in unserem Leben haben, wenn wir sie verstehen. Und deswegen ist das Aneignen von Wissen so wichtig. Wir lernen das nicht nur, damit wir die Obergelehrten werden, sondern wir lernen es, damit wir näher zu Allah kommen. Und deswegen kam ein Mensch zu einem Scheich, er hat an der Tür geklopft und er hat ihm gesagt, der Scheich hat die Tür aufgemacht, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, bitteschön, ich möchte gerne bei dir Wissen aneignen, ich möchte lernen. Dann sagte der Scheich, warum? Dann sagte der Schüler, ja Scheich, ich will so werden wie die großen Gelehrten, Imam Abu Hanifa und Imam Shafi'i und Ahmad ibn Hanbal und Malik und so weiter, diese großen Gelehrten. Dann sagte der Scheich, geh nach Hause, das ist eine falsche Absicht. Und dieser Junge ist ganz zerstört im Inneren, ja, und er ganz enttäuscht von dieser Antwort, ging nach Hause und hat sich überlegt, ja, Subhanallah al-Azim, was ist denn daran so schlimm an dieser Absicht, wenn du so werden willst wie ein Imam Abu Hanifa oder Imam Shafi'i oder andere Gelehrte. Er wollte aber auf jeden Fall lernen, also ging er zu ihm noch einmal hin, zu diesem Scheich, klopfte an die Tür. Der Scheich machte die Tür auf. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bitteschön. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ja, Scheich, barakallahu fik, bitte, ich möchte wirklich lernen. Dann sagte der Scheich, und welche Absicht hast du? Dann sagte er, ja Scheich, ich habe dir gesagt, ich möchte so wissend werden, so Wissen haben, wie Imam Shafi'i und andere Gelehrte. Ja Scheich, was ist daran so schlimm? Dann sagte er, ich sagte dir doch, das ist eine schlechte Absicht. Geh nach Hause. Dann sagte der Schüler, ja Scheich, dann bring mir die Absicht bei. Und das ist ein wichtiger Punkt. Fast keine, ich will nicht sagen keiner, fast keine unter uns, oder fast keiner unter uns, hat sich je die Frage gestellt, wie lerne ich eigentlich Ikhlas? Hat sich je die Frage gestellt, wo kann ich Ikhlas lernen? Zu wem muss ich hin, um Ikhlas zu lernen? Die Absicht, also die Aufrichtigkeit. Da sagte dieser Schüler, ja Sheikh, bring mir Al-Ikhlas bei. Dann sagte er, diese Ulama, Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Al-Shafi'i und andere, Imam Malik und wie sie alle heißen, die Ulama, Rahimahumullah, haben nicht gelernt, um Gelehrte zu werden. Nicht das war ihre Motivation, warum sie gelernt haben. Nicht damit sie Richter werden oder Muftis werden oder Imame werden und so weiter. Nicht deswegen. Sie haben begonnen zu lernen, damit sie näher kommen zu Allah. Sie wollten lernen, damit ihr Gebet, ihr eigenes persönliches Gebet besser wird. Sie wollten das lernen, damit sie es umsetzen und einhalten, damit der Wudu gemäß der Sunna ist. Als sie nun so viel Wissen mitbekommen haben, weil sie Schritt für Schritt gelernt haben, haben sie mitbekommen, dass ein Muslim nicht nur für sich selbst lernen darf, sondern er muss auch dieses Wissen verbreiten. Das heißt, das war nicht die erste Absicht, sondern das kam danach, genauso wie du lernst, du musst beten, okay, dann bete ich. Du musst fasten, okay, dann faste ich. Irgendwann haben sie gelernt, du musst auch zu Allah aufrufen. Also haben sie zu Allah aufgerufen. Aber das war nicht der erste Schritt, wie es heutzutage ist. Heutzutage nimmt man den Islam an oder man kehrt zurück zum Islam. Am selben Tag, und wenn ich am selben Tag dann morgen, will man sofort zum Islam aufrufen. Das hat noch nie einer gemacht. Das muss man mal so klar sagen. Sekunde. Aber wie Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anh, war doch beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und der Prophet, alaihi salatu wasallam, sagte ihm, geh zu deinem Volk und mach Da'wah dort. Ja, aber er hat nicht gesagt, werde der Obermufti und erklär alles und rede über alles auf dieser Welt, was heute diese Menschen machen. Er hat ihm gesagt, du sollst den Leuten sagen, glaubt an Allah, glaubt an den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihm nicht gesagt, so und antworte auf all die Fragen. Ja, nee, ich antworte nicht auf die Fragen. Das stimmt nicht. Sondern, wenn wir uns die Lage anschauen, dann sehen wir, dass viele unter uns antworten auf Fragen, die er nie im Leben vorher gehört hat und selbst Fatawa gibt, obwohl er überhaupt keinen Schimmer hat. Und dann kommt man und sagt, ja, ich habe mal ein Hadith in Bukhari gelesen. Glaubst du, das reicht aus, um damit zu antworten? Das reicht auf keinen Fall aus. Wer sagt dir denn, dass dieser Hadith nicht abrogiert wurde, also mansuch ist, also dass dieses Urteil nicht mehr gültig ist? Wer sagt dir denn nicht, dass dieser Hadith, den du gelesen hast, nur für eine bestimmte Situation gilt? Wer sagt dir denn nicht, dass dieser Hadith nicht allgemein ist, sondern nur eben für Männer oder nur für Frauen oder nur für Ältere oder nur für Jüngere und so weiter und so fort? Wer sagt dir denn nicht, dass dieser Hadith nicht eine Pflicht darstellt, sondern eine freiwillige Ansicht? Und so weiter und so fort, gibt doch viele Möglichkeiten. Und das ist das Problem, dass die Menschen nicht unterscheiden zwischen Tabligh, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Und Tabligh ist übermitteln. Übermittelt, auch wenn es nur eine Aya ist. Was heißt das? Das heißt, Achi, darf ich dir was sagen? Bitte schön. Allah sagt, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Punkt. Das ist Tabligh. Aber es gibt, und das ist ein islamischer Begriff, بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَ. Aber da gibt es etwas anderes, was andere, alle machen wollen. Das nennt sich دَعْوَة. Und da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنِ. Ruf auf zum Weg Allahs Azza wa Jal mit Weisheit und guter Ermahnung. Und in einer anderen Aya sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Sag, dies ist der Weg meines Herrn. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ. Sag, dies ist mein Weg. Ich rufe dazu auf mit Einsicht, also mit Wissen. Ich und wer mir folgt. الدعوة benötigt Wissen. Das bedeutet, was machen wir? Wir sagen nicht nur, Achi, Allah sagt, قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ. Nein, nein. Und das bedeutet, er ist der Einzige, und die Ulema sagen, und so weiter. Das ist schon Da'wah, das ist schon Erläuterung, das ist schon Fatwa, das ist schon, ja, Achi, hör mal zu, ich bin heute, habe den Islam angenommen, was sagst du denn, wegen meinen Eltern und so weiter und so. Und dann kommt dieser Mensch, der kein Wissen hat in der Religion, Bruder, also ich glaube, du solltest mit deinen Eltern reden oder nicht reden, du sollst es sagen oder nicht sagen, und jeder sagt es, wieso, seine Erfahrung. Hat er persönlich gute Erfahrungen mit seinen Eltern gehabt, als er gesagt hat, ich bin Muslim, sagt er, ja, sag deinen Eltern, du bist Muslim. Hat er schlechte Erfahrungen, dann sagt, nein, nein, nein, also ich rate dir, sollst es lieber nicht sagen. Hat er Wissen? Hat er nicht? Hat er hier nur Tabligh gemacht, wie Abu Dharr al-Ghifari und wie im Hadith, radiallahu an, und wie im Hadith der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَا, eben nicht. Und das ist die Katastrophe. Das ist die Katastrophe, die wir gerade haben, dass die Menschen sich anmaßen, über die Religion zu reden, Urteile fällen, Tipps geben, obwohl sie kein Wissen haben. Al-Imam Malik, der gelehrte Imam Malik, rahimahullah ta'ala, einer der vier großen verbreiteten Gelehrten der Rechtsschulen, sagt, ich habe erst dann den Menschen geantwortet und ihnen Fatwa gegeben, nachdem ich 70 Gelehrte gefragt habe, ob ich das machen darf. 70 Gelehrte. Er geht zu dem einen Gelehrten. Assalamu alaikum, mein Sheikh. Wie geht's? Alles klar? Alhamdulillah, barakallahu fi. Ja, Sheikh, guck mal. Ich bin da in der Moschee und da fragen mich die Leute verschiedene Sachen. Darf ich denn eigentlich antworten? Natürlich darfst du antworten. Ich habe doch gehört, was du sagst. Und ich weiß doch, wo du gelernt hast. Auf jeden Fall darfst du antworten. Barakallahu fi, Sheikh. Dann geht er zu dem nächsten. Ja, Sheikh, guck mal. Viele Menschen stellen mir Fragen. Darf ich eigentlich denen antworten? Also, denkst du, ich bin so weit, dass ich antworten darf? Natürlich darfst du das. 70 Gelehrte hat er gefragt. Ich frage mich, diejenigen, die den Leuten Tipps geben, und heute Facebook zum Beispiel, da schreibt dir irgendjemand an die Pinnwand oder wie das alles heißt, Bruder, kannst du mir sagen, natürlich, und dann wird getippt und geschrieben, und du sollst das machen und du sollst jenes tun. Wenn du nicht ausgebildet wurdest, wenn dein Wissen nicht geprüft wurde von Gelehrten, dann sagst du dem, Bruder, Entschuldigung, kann nicht antworten. Da gibt's einen Sheikh, geh zu ihm hin. Aber das machen wir nicht. Wir geben Antworten per WhatsApp, wir geben Antworten per Video im YouTube, wir geben Antworten per Facebook, als ob wir Gelehrte sind. Und das ist das Fatale an der ganzen Geschichte. Und deswegen, Jazakumullahu khayran, jeder von uns muss sich davor hüten, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der etwas sagt, ohne dass er es weiß und richtig liegt, wird bestraft. Derjenige, der etwas antwortet und richtig liegt, er sagt es richtig, aber ohne Wissen, hat geraten und ja, hat getroffen, wird er belohnt oder bestraft? Der wird bestraft. Ja, Sekunde mal. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte doch, derjenige, der sich anstrengt und richtig liegt, bekommt zwei Belohnungen. Und derjenige, der sich anstrengt und falsch liegt, bekommt eine Belohnung. Da hat er... Bitte? Nein, al-Hakim allgemein, sagte er, sallallahu alaihi wasallam. Aber wer ist damit gemeint? Der Gelehrte. Der Gelehrte. Das heißt... Derjenige, der Jurist oder der Gelehrte, der Wissenschaftler, der strengt sich an, weil er es kann, weil er es gelernt hat, weil er geprüft wurde. Dem hat man gesagt, du bist imstande, islamwissenschaftlich zu arbeiten. Du hast so viel Wissen, wir haben dich in Aqida geprüft, wir haben dich in Hadithwissenschaft geprüft, wir haben dich in Usul Fiqh geprüft, wir haben dich in Usul Tafsir geprüft, wir haben dich in der arabischen Sprache geprüft, wir haben dich in der islamischen Geschichte geprüft, wir haben dich in der Qawa'id al-Fiqhiyya, Fiqh-Regel geprüft und so weiter und so fort. Wir haben dich in allen Fächern geprüft und bitteschön, hiermit sagen wir dir, du darfst islamwissenschaftlich forschen und du darfst Urteile geben. Aber leider ist das nicht so. Und viele Menschen sündigen, und das ist Haram, das ist eine Sünde, zu reden ohne zu wissen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer über mich lügt, der soll sich für seinen Platz in der Hölle vorbereiten. Und eine Art der Lüge ist zu sagen, ohne zu wissen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Und sprich nichts aus und rede nicht und sage nichts, worüber du kein Wissen hast. Und das ist das Fatale. Viele wollen Da'wah machen und viele wollen Gutes tun, aber das geht nicht einfach so. Kein Arzt wurde Arzt, nur weil er auf die Welt gekommen ist. Kein Ingenieur wurde Ingenieur, nur weil er sich ein Auto angeschaut hat. Kein Mechaniker ist Mechaniker, nur weil er davon geträumt hat. Alle haben sie gelernt. Doch wir leider... In der Da'wah, in der angeblichen Da'wah, die wir nun gleichgestellt haben heutzutage mit jeder, der Muslim ist, soll bitte Da'wah machen. Und das ist falsch. Das ist falsch und das muss man so sagen. Den Menschen, dass wir ihnen erklären, derjenige, der Da'wah macht, ohne dass er geprüft wurde in den Wissenschaften, der darf nur eins. Der darf Tabligh machen. Was ist denn das? Das heißt, jemand sagt dir, kannst du mir mal sagen, wie die Ayah sowieso ist? Und dann sagst du ihm die Ayah. Ich möchte einen Hadith über das Thema. Dann gibst du ihm den Hadith. Erläuterung darfst du nicht. Darfst du nicht. Darfst du nicht erläutern. Du darfst es nicht. Aber das machen leider die Gelehrten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zum richtigen Verständnis des Islams führen. Also dieser Hadith, wie gesagt, ist ein Beleg dafür, dass die Sünden getilgt werden. Und dann kommen inshallah beim nächsten Mal die Punkte, wenn man eine bestimmte Stelle nicht waschen kann. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.